Kundgabe 563. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.08.1938. Irdisches und jenseitiges Glück in der Liebe. Lichtsphäre. Schauen nach innen. Krieg. Löset euch mit aller Gewalt von den irdischen Freuden und bleibet in meiner Liebe. Diese wird euch ersetzen tausendfach, was ihr um meinetwillen aufgebt. Und so wird sich in euch der himmlische Friede entfalten. Ihr werdet in meiner Liebe alles Glück auf Erden finden und unlöslich mit mir verbunden sein. Dies sei euer Grundsatz, dass ihr alles aufgebet um meinetwillen. Dann werdet ihr unendlich mehr empfangen, als ihr dahingegeben habt. Denn so ich euch labe, stehet euer Verlangen wahrlich nach nichts anderem mehr. Und ihr bedürfet der Labung sehr zu eurem Seelenheil. Ihr kennet nicht die Freuden des Himmels und wisset somit nicht zu schätzen den Wert meiner Verheißungen. Doch ihr werdet in unsagbarer Seligkeit schwelgen, so ihr meinen Worten folget. Was bietet euch dagegen die Welt? Nur Scheingüter und Scheinglück. Doch das wahre Glück ist nur allein bei mir, der euch erschaffen hat. Nur so viel müsstet ihr wissen, dass ihr jenen glückseligen Zustand auf unbegrenzte Zeitdauer ohne Ende euch schaffet, dass ihr immer das gleiche Verlangen danach empfinden werdet und dieses Verlangen immer wieder gestillt wird durch meine Liebe. Und dass ihr solches auf Erden nicht zu ermessen und zu bewerten versteht, doch in Ewigkeit von euch begehrt werden wird. Dieses Erfüllen eurer Sehnsucht ist unvergleichlich, und um dieses müsstet ihr das Erdenleben mit allem Schmerz und Leid ertragen. Euch jenen seligen Glückszustand zugänglich zu machen, ist meine Liebe fortgesetzt bemüht. Denn seit endlos langen Zeiten besteht die Herrlichkeit Gottes und wird bestehen bleiben bis in alle Ewigkeit. Je inniger ein Erdenwesen empfinden kann für seinen Schöpfer, je größer die Liebe des Erdenkindes zum himmlischen Vater ist, desto vielseitiger gestaltet sich auch das Erleben im Geistigen auf Erden. In Lichtsphären weilt der Mensch schon auf Erden, hegt er in seinem Herzen die Liebe zum göttlichen Heiland und hat sich die Liebe so entzündet zu höchster Glut. So ist der Herr in vollster Lichtgestalt mitten im Herzen. Ein Schauen nach innen lässt sein Bild erstrahlen. Und aus übervollem Herzen steigt ein inniges Gebet empor zum Vater, der sein Kind so überreich bedenkt. Siehe, mein Kind, vergleiche einmal jene Zeit meines Wandelns auf Erden mit dem Bestreben der Jetztzeit. Alles, was ich damals meiner Lehre widersetzte, war aus dem Reich der Finsternis. Es waren wohl jene Menschen, die mein Wort annahmen, überaus willig. Doch war es nur ein kleiner Teil im Verhältnis zu denen, die mein Wort ablehnten. In späteren Jahren aber vergrößerte sich wohl die Zahl meiner sogenannten Anhänger. Doch eben diese Anhänger waren nicht meine wahren Jünger. Sie hatten sich etwas nach meiner Lehre zurechtgemacht. Und es entstanden nun in den folgenden Jahrhunderten um diese Lehre Kriege über Kriege. Immer war ein gewisser Kampf um mein Wort die Ursache. Und das schon konnte nicht die rechte, von mir eingesetzte Lehre sein, um deren Willen Blutvergießen unter der Menschheit entstand. Das fortschreitende Zeitalter aber wurde glaubensmüde und erkannte auch bald in dieser Lehre nicht mehr die rein göttliche an. Doch entfernte es sich immer weiter vom rechten Glauben, anstatt mein unverfälschtes Wort anzunehmen, was immer wieder den Menschen zuging, nach meinem Willen. Um nun aber die Menschheit auf den rechten Weg des Erkennens zu leiten, musste abermals eine große Erschütterung der gesamten Religionen, respektive der auf der Erde vertretenen Lehren, die angeblich mein Werk sein sollten, kommen. Und diese Erschütterung soll nun dahin führen, dass die Menschheit ernstlich sich befragt, was die ewige Gottheit von ihr verlangt. So soll also wiederum meine Lehre unter den Menschen erstehen, und diese wird durch keinen Krieg oder dergleichen bekräftigt werden. Auch wird keine Religion die andere bekämpfen, sondern allein das wird ausschlaggebend sein, ob die Menschen Jesus Christus als Erlöser der Welt werden anerkennen wollen und seine Lehre als einzige Wahrheit annehmen, oder ob sie alles Wahre in das Reich der Legende zu verbannen gedenken und sich von allem Glauben an den Erlöser lossagen. Doch dies wird nimmermehr eine Streitfrage sein, die zu einem Kriege führen könnte. Das lebendige Beispiel dieser meiner Worte ist ja ohnehin der lange vorbereitete Kampf gegen allen Glauben, der wohl überall wütet, doch entschieden wird nur im Herzen der Menschen. Jeder wird nach außen hin den Willen erfüllen, den die irdische Macht verkündet. Doch ich kämpfe um eure Herzen. Ich will nicht den äußerlichen Glauben. Ich will tiefstes, innerliches erleben und eure wahre Hingabe an mich. Dieser Kampf muss im Herzen ausgefochten werden und wird sich niemals beziehen auf weltliche Ereignisse, sondern immer nur allein auf die Annahme meines reinen Wortes oder dessen Ablehnen. Nun hat sich die Welt viel zu sehr verstrickt in irdische Interessen und wird nur immer um solche einen Krieg in Szene setzen, niemals aber wird die Frage um die ewige Gottheit dazu verleiten, einen Krieg heraufzubeschwören. Die Menschen stehen heute so weit entfernt vom geistigen Erleben, dass sie solches nicht zum Mittelpunkt eines Weltenbrandes machen würden. Dagegen sind materielle Interessen überaus stark vorherrschend. Und diese allein können Urheber sein von Feindseligkeiten. So beziehen sich jene Voraussagen, Johannes 16,8, im Wesentlichen auf die aus geistigen Ursachen entstehenden Kriege, und wird ein endgültiges Ausschalten nicht eher möglich sein, bis die ganze Menschheit in einen mehr geistigen Zustand getreten ist, der dann aber auch eine ganz andere seelische Einstellung verbirgt. Alle Erscheinungen der Jetztzeit aber weisen auf eine Entgeistigung der Geschlechter hin, und es wird der Friedenszustand, der die ganze Erde umfasst, noch in weiter Ferne sein. Solches, mein Kind, soll dir die innere Ruhe wiedergeben, und in vollem Glauben sollst du die Worte annehmen, als reine Wahrheit und in Liebe gegeben. Denn Licht soll euch werden, so ihr darum bittet. Amen.